20 Uhr, guten Abend, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Vorderelsass. Morgen Dienstag heiter bis wolkig und etwas Regen. Tagestemperaturen 13 bis 18 Grad. Am Mittwoch im Südosten sonnig, im Westen stark bewölkt. 20 bis 24 Grad. Und in der zweiten Wochenhälfte wolkig mit zum Teil Gewitterschauern. Wo warst du bloß so lange? Na, mal wieder keinen Parkplatz gefunden? Feiern Sie doch einfach mal zu Hause. Southern Comfort verlost jetzt 3 Partys für zu Hause im Wert von je 5.000 Mark. Einfach anrufen 0211 977 680. Southern Comfort, the grand old drink of the South. 1. und 2. Mai 93, das ADAC Heingericke Flugplatzrennen um die Pioneer Trophy in Speyer. Erleben Sie die Läufe zur deutschen Meisterschaft und auch wieder die Faszination der Superbike-Klasse. Mit dabei die Schlossbrauerei Baron de Bassus, Elektroland, Turm Baumarkt und Radio Ladies First. Also auf am 1. und 2. Mai nach Speyer zum ADAC Heingericke Flugplatzrennen. Pioneer, the art of entertainment. Neueröffnung am Montag, 26. April, 9 Uhr. Aachen wird zum Zentrum. Zum Hela Profizentrum mit den starken Fachmärkten Hela Baupark, Hela Autoteilepark, seit dem 1. April Hela Wohnexpress und jetzt ganz neu der Hela Gartenmeister mit Zoofachabteilung. Erleben Sie einen Eröffnungstag voller Attraktionen und vielen Überraschungen am Montag, 26. April um 9 Uhr im Hela Profizentrum Aachen. Hela! Hela, Hela ist für alle da. Hela! Wir kommen jetzt zur Preisvergabe. Ich öffne den versiegelten Umschlag und präsentiere Ihnen den Nissan Primera. Ja. Der Primera von Nissan ist große Klasse in der Mittelklasse. 15 europäische Auszeichnungen beweisen es. Der Primera. Er überzeugt. Wir laden ein zur Probefahrt Erwin Lasch in Rheinau links. Neu auf Video. House-Sitter. Goldie Horn. Glauben Sie ihr kein Wort. Steve Martin. Er glaubt ihr und ist selber schuld. House-Sitter. Die neue Komödie. Jetzt in Ihrer Videothek. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 20 Uhr und 3 Minuten Radio Ladies First aus Baden-Baden mit aktuellen Verkehrsmeldungen. A6 Heilbronn Richtung Nürnberg zwischen Bretzfeld und Öhringen. Baustelle, 2 Kilometer Stau. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Öhringen ist gesperrt. A81 Stuttgart Richtung Singen zwischen Sindelfingen Ost und Kreuz Herrenberg. Baustelle, 10 Kilometer stockender Verkehr. Und B14 Böblingen Richtung Herrenberg zwischen Böblingen und Gärtringen. Hohes Verkehrsaufkommen, 10 Kilometer Stau. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Sicherheitsgurte anlegen, Rauchen einstellen und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir. Brille aufsetzen. Klar. Flügelklappen runter. Klar. Heckfedern. Achtung, wir starten. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnsshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Der Lauschenliebe klappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Thank you. in the desert. In the gardens, of Japan, from Milan, to Yucatan, every woman, every man, hit me with your rhythm stick, hit me slowly, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me. Montagabend, 20.07 Uhr, hallo Nachtschwärmer. Es ist soweit. Soweit. Sie ist da. Die Sendung, die keiner hören will. Das Schlechteste. Ausfälle. Flops. Versprecher. Peinlichkeiten. Entschuldigung. Das Schlechteste. Die Sendung mit miesen Preisen, lausiger Musik und einem erbärmlichen Moderator. Eine echte Zumutung. Das Schlechteste. Neuner. Nein, nein, echt. Das darf nicht wahr sein. Ätzen. Sag ich mir. Hörerlein, du musst nicht traurig sein. Sag ich dir. Tja, hallo Nachtschwärmer. Heute haben wir wieder ein Gewinnspiel. Und viel Spaß. Und jetzt legen wir uns voll rein. Das ist der große Rivale aus Baden-Baden. Und Nachtschwärmer. Showtime! Now here's one that's hot from the record presses. Yeah, this is a new disco sound. Wanna hear it right now? Stop the life and... Comedy Bay Fascinated. Ich habe gerade die Top 100 von heute hier vor mir liegen. Ace of Base immer noch Platz 1 seit 15 Wochen. What is Love Hideaway Platz 2. No Limit and Too Unlimited Platz 3, auch schon 10 Wochen. Und das ist die Überraschung. Vor zwei Wochen war es noch Platz 85. Letzte Woche Platz 20. Heute Platz 4. Jetzt kommt sie. Die Turbo Maxi Single. Ja, ich. Maxis, Maxima. Ich dachte, die kommt. Ey, du Blödmann, du hast die falsche Seite aufgelegt. Ach so, ja, das kann einem Tischstück mal passieren. You, a Dishaki? Das ist er, die neue Platz wie auf Germany. Say that I'm a stormy, I go blam. I keep on bum down. Take the man that says that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I keep on bum down. Take the man that says that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I keep on bum down. These are the men who come in and they blow down my door. Bring the car through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point, I'm a reach my destination. Where the destination reaching out of east attention. Where I look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep boom boom down. Take the man that says say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I keep boom boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep boom boom down. Take the man that says say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I keep boom boom down. So big all the mother they think they have more power. They on the phone, me say they wanna war. Me for want to use the one, so now me call me lover. Love who me calling on the one, tell me. And me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a stormy, I feel cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is low. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. Aliki boom boom damn. Take them on the city, then I'm a slow, me stab somewhere down the lane. Aliki boom boom damn. Informer, you know, say then I'm a slow, me I go blam. Aliki boom boom damn. Take them on the city, then I'm a slow, me stab somewhere down the lane. Aliki boom boom damn. So, listen for me, you better listen for me, you know. Listen for me, you better listen for me, you know. Bring me the rubber, the rank, the foam, the rock and stay. You say then I'm a slow, me at the heart to cut on. But in the inner, I'm the dancer, me say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in Connecticut, don't know what you know. Pure black people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are them tear up and my toes just a show. With me a ball and all the one Toronto, so informer. You know, say that I'm a slummy, I go glam. Aliki boom boom damn. Take them on the say, say that I'm a slummy, stop somewhere down the lane. Aliki boom boom damn. Informer. You know, say that I'm a slummy, I go glam. Aliki boom boom damn. The man that says that I'm a snowman starts somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's snowman, you're the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a snowman, you're the boom shackle. Tell me never lay you down flat in a one cardboard box. You say that I'm a snowman, you're the region at the top. So informer, you know, say that I'm a snowman, you're go blam. I like it boom boom damn. The man that says that I'm a snowman starts somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like it boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman starts somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Why worry? Why worry? In worry, in worry. I'm sitting around cool with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. Nach schon, da zieht sie die Hosen aus. Die steigt noch, die steigt noch. Da verwette ich mein altes Dynakotomy-Spul dagegen. Tja, 20.17 Uhr. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm.

Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. Nur knutschen ist schöner. Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an, damit man auf der Erde auch was sieht. Man, wenn er es nicht anknipst, nicht kann, doch dann sähe er auch nicht, was hier so geschieht. Und oft guckt der Mann herunter zu uns beiden, denn du interessierst ihn wirklich sehr. Und dann sieht er, wenn wir schmusen oder streiten, doch wahrscheinlich streiten wir uns mehr. Und wenn's ganz schlimm kommt, dann steigst du in dein Raumschiff und es fliegt zum Mann im Mond, der endlich, was er schon so lange. Macht er alles Mögliche mit dir. Sogar hier unten hört man euch dann toben. Und natürlich tobt es auch in mir. Doch schon am nächsten Morgen hast du von dem Mann im Mond genug. Du setzt dich in dein Raumschiff und er wünscht dir guten Flug. Manchmal wird der Mann im Mond für seine Dann holt er seine Laterne raus. Die doofe Witze-Ecke. Manchmal wird der Mann im Mond für seinen Treuen. Einige Jahre hat die Tochter ihre Eltern nicht besucht. Und die Wiedersehensfreude ist sehr groß. Gut scheint es dir zu gehen, sagt die Mutter stolz. Der Wagen, der Pelz. Was machst du eigentlich? Ich bin Vertreterin. Und was vertrittst du so erfolgreich? Nun ja, Ehefrauen, Freundinnen, Geliebte. Okay. Our joke's on you! Uga Uga um 7, Halligalli um 8. Boogie Boogie Band Tee. Ich bin immer bereit, jeden Tag wieder Zeit für den Tango zu zweit. Oh, du, mein süßer Kuschelbär, du hast nur diesen Blick, an dem ich fast erstick. Oh, mein super süßer Du, mein Herz ist brennt und es kennt kein Tabu. Immer nur loving, loving my love. den Twist in der Sauna und den Shaker am Strand. Du bist mehr als ein Mann, der bis drei Zellen kann. Ich bin völlig verrückt, mach dich. Bummi Bummi im Auto, Kille Kille im Jet. Ich bin immer bereit, jeden Tag wieder Zeit für einen Tango zu zweit. Oh, du, mein süßer Kuschelbär. Du hast nur diesen Blick, an dem ich fast erstick. Oh, du, mein super süßer Mund. Mein Herz ist voll gut, es kennt kein Tabu. Immer nur loving, loving my love. Loving or loving, immer nur love. Das hält der stärkste Bär nicht aus. Du machst mich glatzer Mickey Maus. Immer nur loving, loving my love. Loving or loving, immer nur loving, loving my love, ja. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. Es war gerade 20:31 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit Verkehrsmeldungen. A6 Heilbronn Richtung Nürnberg zwischen Fretzfeld und Öhringen, Baustelle 2 Kilometer stockender Verkehr. Und auf der A6 Heilbronn Richtung Mannheim ist die Einfahrt an der Anschlussstelle Heilbronn unter Eisesheim nach Unfall gesperrt. Baby Walz, komm zu Baby Walz. Europas großer Spezialist für Mutti und Kind zeigt Ihnen auf 620 Quadratmetern die Riesenauswahl an Babybedarf, Kinderbekleidung und topaktueller Umstandsmode. Mit freundlicher Beratung und attraktiven Preisen. Babywalz ab 22. April in Landau. Babywalz, Babywalz, komm zu Babywalz, zu Babywalz. Wenn Sie, wie ich, das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Den neuen Renault Clio Limited gibt es nur in begrenzter Auflage. Ach du meine Güte! Mit Glashub, Schiebedach, Nebelscheinwerfer. Der ist weg, ich weiß es! Und in Wagenfarbe lackierten Stoßfängern und Außenspiegeln. Oh nein! Die Renault Bank finanziert günstig mit 3,9% effektivem Jahreszins, 25% Anzahlung, 36 Monaten Laufzeit. Ausverkauft, Schluss, vorbei! Keine Panik, ein Renault Clio Limited ist sicher noch da. Renault-Partner haben Autos zum Leben, Autos zum Leben. Ihr Auto fürs Leben erhalten Sie bei Autohaus Hummel in Kippenheim. Accra, die Disco in Kandel. Drei Discos unter einem Dach. I know you're gonna dig this. Die Hardrock-Disco für die Headbanger, die Power-Disco für Flippies und Yuppies und das Tanzlokal mit Live-Bands für die reifere Jugend. Accra, mehr Disco braucht kein Mensch. Guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000, and right on there, wow! Erstmal schönen Dank, Nachtschwimmer, für den Besuch letzten Freitag in Bruchsal mit Charlies Checkpoint zusammen. Hatten wir ja eine riesen Party in der Sporthalle. Und da sind die Leute ja von überall hergekommen. Nochmal schönen Dank an alle. Dann natürlich auch Dankeschön an alle, die Schramberg-Sulgen waren, Zellem-Hammersbach und Söllingen. Kommender Samstag wieder ein flotter Dreier. Altenheim, Festhalle. Eichhalten, Festhalle. Speichingen, alte Stadthalle. Eintritt jeweils 9 Mark. Nur manchmal, wenn die Hallenmiete tierisch hoch ist, müssen wir manchmal 10 Mark verlangen. Dann jetzt schon ankündigen, 30. April, Tanzenden Mai, Horb, Hohenberghalle. Und Appenweier Schwarzwaldhalle. Und La Reichenbach, Geroldsäcker Halle. 2000. 2000. sunshine he hear. Enjoy the show, him what we make, and listen the place on which we hear. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. 3, 2, 1. Music, stay. Right. Jawohl, und jetzt 2, 3, 4. Juhu. Hallo Nachtschwärmer, habt ihr noch alles im Griff? And now, here's your DJ's most hated record of the week. Oh my God. Nochmal. Special thanks to you two. Uhr, unser Gewinnspiel ist in Vorbereitung. Nachtschwärmer. Baba. Baba. Baba, wenn ich mal einen Brief schreiben will, Baba, muss ich da die Altpostleitzahl nehmen oder die Neupostleitzahl? Mein Bub, du bist jetzt 42 Jahre Elektroingenieur. Du müsst da langsam wissen, dass du die neue nehmen musst. Die alte war denen von der Post doch zu kurz. Die wollen jetzt längere. Ach so, also nehme ich beide. Dann wird sie noch länger. It's all Brust vertrauen, wenn über uns da wacht Paul. Er hat ein goldenes Kettchen, das ihm Glück bringt. Und er passt auf, dass niemand ertrinkt. Paul, der Heister, ist Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Paul, der Heister, ist Bademeister und er bringt kleine Mädchen zur Strecke. Paul schubst Kinder vom Einer. Paul ist ein ganz gemeiner. Und findet Paul mal ein Mädchen nett, wirft er sie vom 10-Meter-Brett. Ha! Seht euch den Paul mal beim Springen an. Er scheint zu fliegen, genauso wie Superman. Paul Heister ist Bademeister im Schwimmbad an der Ecke. Paul Heister ist Bademeister und er bringt kleine Mädchen zur Strecke. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul ist toll. Paul ist toll. Paul ist unser Bademeister. Jetzt wird's Zeit für unser Gewinnspiel. So, da kommt wieder nichts, Nachtschwimmer. Und da sind ein paar ältere Sachen drin, aber die kennt ihr auch. Ein Nachtschwimmer kennt die Songs. Fünf in der Bremen brauche ich, dann gibt's eine CD. Ah, yeah. Ah, yeah, los geht's. We're gonna have a big fun tonight. Ah, yeah. Und uno, dos, tres, cuatro. On the right.

kind of like a rhythm guitar solo, though. Oh, well, fuck it. So, move your head when you feel it's necessary. And, like always, sing the fucking words, okay? Stark Metallica. Gecuttet, aneinander geknipst. 20:55 Uhr, jetzt ziehe ich mir meinen ersten Kandidaten rein für unser Gewinnspiel und das ist nämlich der Christian aus Durlach, erst 19. Hallo Chris. Hallo Charlie. Wie sieht's aus in Durlach heute Abend? Ah, sieht gut aus, ja, mit Charlie immer. Ja, ich meine so, ist da was los oder haben sie die Gehsteige schon hochgeklappt? Ah, noch nicht so ganz. Noch nicht so ganz. 20 cm sind zu breit. Okay, ja, jetzt wollen wir das mal hören da. Okay, also ich habe Kaoma, Dr. Richtig. Alban, die fantastischen Tier, Dilla Funky Homo Sapiens und Annie Lennox. Ja! War ja gar nicht so schwierig. 24-7, Kylie Minogue, Ray Parker, Ghostbusters. Das gibt eine CD nach Karlsruhe-Dollar. Dranbleiben, Christian. Danke. Super. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar. Kommt Geheimtipp, der neue von Ryan Paris. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me. Ooh, she do me. Yes, she does. We'll be right back. does. Yeah, she does. And if somebody love me like she do me, oh, she do me. Yeah, she does. Ryan Paris, die ganz neue. Wer kennt Ryan Paris noch, hä? Dolce Vita, das war mal der Knaller. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. Es war gerade 21 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Verkehrsmeldung. A6 Heilbronn Richtung Nürnberg zwischen Bretzfeld und Öhringen. Baustelle, 2 Kilometer stockender Verkehr. Und am kommenden Samstag gehen wir zur Eröffnung in den Raiffeisenmarkt nach Appenweier. In den Raiffeisenmarkt? Dürfen wir denn da überhaupt rein? Aber klar, da darf jeder rein. Und was haben die dort? Die feiern Eröffnung mit jeder Menge Sonderangeboten. Es gibt einen riesigen Geranienmarkt und was zu essen. Und dann verlosen die auch noch eine Ballonfahrt. Und Fipsi nehmen wir auch mit. Was soll denn Fipsi da? Da gibt's Futter für Fipsi zum Probefressen. Und was gibt's für mich? Du darfst mitmachen beim Drehtraktorrennen. Okay, und wann ist das? Am Samstag, den 24. April von 8 bis 14 Uhr im Raiffeisenmarkt Appenweier im Industriegebiet. Babywalz, Babywalz, komm zu Babywalz. Babywalz, Europas großer Spezialist für Mutti und Kind, zeigt Ihnen auf 620 Quadratmetern die Riesenauswahl an Babybedarf, Kinderbekleidung und topaktueller Umstandsmode. Mit freundlicher Beratung und attraktiven Preisen. Babywalz, ab 22. April in Landau. Babywalz, Babywalz, komm zu Babywalz, zu Babywalz. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Charlie baut mich immer tierisch auf. Er weiß genau, auf was ich steh. Ja, Charlie schon, die ist total okay. Oh, Charlie Boy. Oh, Charlie Boy. Oh, Charlie Boy. Du bist mein Lolli. Sonntags und montags ab 20 Uhr auf der 100,4. Go, go, Radio heißt er. Ah, das geht ab, Rennstart. Oh, Baby, Baby, halt stark. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Einen Super-Horrorstreifen wollen Sie mit mir drehen. Heute will ich's wissen. Seien Sie vernünftig. Nimm Sie mir mal das Mikro. Please Splash, heute nehme ich ein Bad. Bam, bam, lübab, sam, bam, bam. Yo. nugget and I'm a big man. Brain man, soloist, have a Coca-Cola. Doing very well cause I took the right road to this. Roll to this, play the undertaker, break the breaker. Get up on the floor, do the heavy shaker. Started with the power and I'ma end it with a bang. Bang, we got our own thing. Die doofe Witze-Ecke. In der Praxis des Psychiaters. Jeden Morgen um 7 muss ich immer mein großes Geschäft erledigen, Herr Doktor. Der Psychiater weiß nicht, was der Mann will. Seien Sie doch froh, das kann nicht jeder. Der Mann schüttelt den Kopf. Ja, aber das Problem dabei ist, Herr Doktor, ich wache immer erst um 8 auf. Ja, ich würde sagen, da gibt es auch Erwachsenenpimpers. Jetzt muss ich wieder einmal eine reindrücken. Ich bin Dr. Müller. Meine Diagnose ist wie immer ein Knüller. Ja, es ist wahr, wenn ich Sie so sehe. Sie haben 3 Seiten, doch das ist okay. Es geht nicht um Mann oder Frau oder Kind, sondern darum, dass von diesen 3 keiner spinnt. Mein Vorschlag, ich operiere Sie im Sommer und hinterher sind Sie die echte Madonna. Diesen Vorschlag finde ich gut, dann weiß ich, was ich bin, ganz genau. Oh, oh, aus Michael wird Madonna, aus schwarzer Mann wird weiße Frau. Aus schwarzer Mann wird weiße Frau. Das ist Michael Jackson. Tagträumen. Neugierde. Tattendrang. Zoff zu Hause. Bei Liebeskummer. Wer viel um die Ohren hat, hört am besten uns. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Sie hat gesagt, es müsste sein. Wo ist meine Hose? Oh, ich bin so aufgeregt. Und jetzt machen wir ein bisschen Mixtime. Yeah. Yeah. dance floor, come on, let's do it some more. That one fills the dance floor, come on, let's do it some more. Uhr am Montagabend ist immer der härteste Tag nach Schwärmer wie. Aber das schafft ihr. Übrigens, ich habe hier eine Liste der erfolgreichsten Interpreten des ersten Quartals 1993. Was denkt ihr, wie das läuft? Erster Platz, Whitney Houston. Zweiter Platz, Captain Hollywood. Drittens, Charles and Eddie. Vier, Ace of Base. Fünf, Inner Circle. Sechs, Fantastische Vier. Sieben, Felix. Acht, Michael Jackson. Ace 79 und Lila K. Nummer 10. No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. They drew their plans against us. Ich verlange eine Erklärung. Majestät, ein Rückfall. Majestät, ein Rückfall. Ladies first. Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Was ist das für ein Sender? Vom Feind. Was ist das für ein Sender? Das Beste kommt doch noch. More high-tech music on your high-tech station. Ab 20 Uhr laut Infratest das meistgehörte private Abendprogramm in ganz Baden-Württemberg. I'm not. Say, hey, say, you say, me say, what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said, hey, I said, who? I said, me said, you gotta get in the groove. Boys, boys, boys. Hm, das ist Made in Italy. Sabrina. Und hier noch was Starkes drauf. Das hier. Everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Bezugsband 38. Bezugsband 38. Hegeltonteil. Bezugsband 38. Na, Schwimmer. Letzte Woche, oder? Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche kam doch der Manta-Film. Auf RTL. Hatte die meisten Zuschauer. Laut Statistik. Und ich war ja mal so ein Manta-Fan. Also vor allem, was den Witze anbelangt. Hatte ich schon mal eine Manta-Party. Und da hatten wir ja 50 Mantas da, damals, vor 2 Jahren. Und da war. Hatten ja einen Höchstpreis ausgesetzt. Da war einer da, der 245er Schlappen hinten drauf. Sagenhaft. Aber jetzt dritte ich ihm Folgendes jetzt. Wie prüft ein Manta-Fahrer, ob seine Autobatterie noch in Ordnung ist? Mit seiner Freundin, das ist eine Friseuse, ne? Und die muss einen Fuß in einen Eimer Wasser stellen und den anderen Fuß auf den Pluspol der Autobatterie. Nach Schwärmer. Ist die Batterie in Ordnung? Dann glüht die Spirale. Nicht zur Nachahmung empfohlen. 1. und 2. Mai 93, das ADAC Heingericke Flugplatzrennen um die Pioneer Trophy in Speyer. Erleben Sie die Läufe zur deutschen Meisterschaft und auch wieder die Faszination der Superbike-Klasse. Mit dabei die Schlossbrauerei Baron de Bassus, Elektroland, Turm Baumarkt und Radio Ladies First. Also auf am 1. und 2. Mai nach Speyer zum ADAC Heingericke Flugplatzrennen. Pioneer, the art of entertainment. Neu auf Video, House Sitter, Goldie Horn, glauben Sie ihr kein Wort. Steve Martin, er glaubt ihr und ist selber schuld. House Sitter, die neue Komödie, jetzt in Ihrer Videothek. Jeden Donnerstag Astrologie bei Radio Ladies First. Martin Schmidt, unser Hausastrologe, hat eine neue Telefonnummer. 07 229 30 75 79. Noch einmal die Vorwahl 07 229 und dann die 30 75 79. Rufen Sie mich ruhig an. Music Power. Music Power. Music Power. Music Power. Music Power. Music Power. Nachtschwimmer, das waren zwischen wieder die ersten anderthalb Stunden heute am Montagabend bei Radio Ladies First. Charlie grüßt euch und sagt Hallo Nachtschwimmer. Kommendes Wochenende am Samstag ist der Charlie in Speichingen, in Eichhalden und in Altenheim. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.